Die Gefahr bestand, dass er mich verleugnete, mich der französischen Polizei offiziell übergab und ich dann nicht mehr frei meiner Wege gehen konnte, weil ich unter Polizeiaufsicht geriet und über jeden meiner Schritte Rechenschaft abzulegen hatte. Zuerst musste ich einmal den ganzen Vormittag warten. Dann wurde geschlossen. Am Nachmittag kam ich auch nicht an die Reihe. Unser einer muss ja immer warten, wohin er auch kommt. Denn wer kein Geld besitzt, von dem nimmt man an, dass er wenigstens unermesslich viel Zeit hat. Wer Geld besitzt, kann es mit Geld abmachen. Wer kein Geld zum Hinlegen hat, muss es mit seiner Zeit bezahlen und mit seiner Geduld. Denn wird man gar aufsässig oder äußert man seine Ungeduld in einer Weise, die unbeliebt ist, so weiß der Beamte so viele Wege zu gehen, dass man viermal mehr an Zeit bezahlen muss. So belässt man es bei der Zeitstrafe, die einem auferlegt wird. Es saßen da eine ganze Reihe solcher, die ihre Zeit zu opfern hatten. Einige saßen schon Tage, andere waren bereits sechsmal hin und her geschickt worden, weil dies fehlte und jenes nicht die vorschriftsmäßige Form oder vielmehr Uniform trug. Da kam eine kleine, unglaublich dicke Dame hereingeschossen. So unglaublich fett. Es war nicht auszudenken, wie fett sie war. In diesem Raume, wo die dürren Gestalten wartend auf den Bänken saßen, mit ihren Hinterköpfen beinahe das an die Wand geheftete Sternenbanner berührend, dessen Dimension so riesenhaft war, dass es die ganze Wand ausfüllte, in diesem Raume, wo unschuldige, willige und arbeitsgewohnte Menschen wartend saßen, mit einem Ausdruck auf den Gesichtern, als würden hinter jenen zahlreichen Türen in diesem Augenblick ihre Todesurteile unterschrieben, wirkte die fette Dame wie eine niederträchtige Beleidigung. Sie hatte pechschwarze, ölige, lockige Haare, eine auffallend krumme Nase und sehr krumme Beine. Ihre braunen Augen standen so glotzend in dem fetten Teiggesicht, als ob sie im selben Augenblick aus den Höhlen quellen wollten. Sie war gekleidet mit dem Besten, was Reichtum nur kaufen kann. Sie keuchte und schwitzte und unter der Last ihrer Perlenketten, Goldbehänge und Brillantvorstecknadeln schien sie beinahe zusammenzubrechen. Wenn sie nicht so viele schwere Platinringe an den Fingern gehabt hätte, wären die Finger sicher auseinandergeplatzt. Kaum hatte sie die Tür aufgemacht, da schrie sie auch schon: »Ich habe meinen Pass verloren! Wo ist der Mr. Konsul? Ich muss sofort einen neuen Pass haben!« »Ei, sieh da! Auch andere Leute können ihren Pass verlieren. Wer hätte das gedacht? Ich in meiner Unschuld hatte geglaubt, das kann nur einem Seemann zustoßen. Well, Fanny, du kannst dich freuen, der Mr. Konsul wird dir gleich was erzählen von wegen neuen Pass. Vielleicht nähst du das andere Ende des Schürzenbandes an.« So unangenehm mir die Dame war, ihres aufdringlichen Wesens wegen, ich empfand für sie Sympathie. Die Sympathie derer, die in derselben Galeere angeschmiedet sind. Der Empfangssekretär sprang gleich auf. »Aber gewiss, Madam, nur einen Augenblick, bitte!« Er nahm einen Stuhl und bat unter Verbeugung, die Dame, sie möge Platz nehmen. Er brachte drei Formulare, sprach leise mit der Dame und schrieb in den Formularen. Die dürren Gestalten hatten die Formulare alle selbst ausfüllen müssen, manche vier oder fünfmal, weil sie nicht gut ausgefüllt waren. Aber die Dame konnte offenbar nicht schreiben, und so war es nur ein Zeichen von Hilfsbereitschaft, dass der Sekretär ihr diese kleine Mühe abnahm. Als die Formulare ausgefüllt waren, sprang er auf und trug sie durch eine der Türen, hinter denen die Todesurteile unterzeichnet werden. Er kam sehr rasch zurück und sagte halblaut und sehr höflich zu der Fetten: »Mr. Grigrigus wünscht Sie zu sehen, Madam. Haben Sie drei Fotografien zur Hand?« Die fette Schwarzhaarige hatte die Fotografien zur Hand und gab sie dem hilfsbereiten Sekretär. Dann verschwand sie hinter der Tür, wo die Schicksale der Welt entschieden werden. Nur ganz altmodische Leute glauben heute noch dran, dass die Schicksale der Menschen im Himmel entschieden werden. Das ist ein beklagenswerter Irrtum. Die Schicksale der Menschen, die Schicksale von Millionen von Menschen werden von den amerikanischen Konsuln entschieden, die Sorge dafür zu tragen haben, dass der Republik kein Schaden widerfahre. Yes, Sir! Die Dame war nicht lange in jenem Zimmer der Geheimnisse. Als sie herauskam, schloss sie ihr Handtäschchen. Sie schloss es mit einem starken, energischen Knipsen. Und das Knipsen schrie gellend: »Gott, wir haben's ja dazu! Leben und leben lassen!« Der Sekretär stand sofort auf, kam halb hinter seinem Tisch hervor und rückte an jenem Stuhl, auf dem die Dame gesessen hatte. Die Dame setzte sich nur an einer Kante auf den Stuhl, öffnete ihre Handtasche, kramte eine Weile herum, nahm ein Puderdöschen hervor und ließ die geöffnete Tasche auf dem Tisch liegen, während sie sich puderte. Warum sie sich schon wieder pudern musste, obgleich sie sich eine Minute vorher gepudert hatte, war nicht ganz klar. Der Sekretär tastete nun mit seinen Händen auf dem ganzen Tisch herum, um irgendein Blatt Papier zu suchen, das er weit verlegt haben musste. Endlich hatte er das Blatt gefunden und, da die Dame inzwischen auch wieder aufgepudert war, nahm sie die Tasche an sich, steckte das Puderdöschen hinein und knipste die Tasche abermals so zu, dass die Tasche denselben gellenden Schrei ausstieß wie kurz vorher. Die Dürren auf den Bänken hatten den gellenden Schrei nicht gehört. Sie alle schienen Auswanderungslustige zu sein, die die Weltsprache des Knipsens noch nicht verstanden, weil sie nichts zum Knipsen hatten. Deshalb mussten sie ja auch auf den Bänken sitzen. Deshalb wurde ihnen ja auch kein Stuhl angeboten, unter Verbeugungen. Deshalb mussten sie ja auch warten, bis sie an die Reihe kamen, genau nach der Nummernfolge. »Können Sie in einer halben Stunde nochmal hier vorsprechen, Madame, oder sollen wir Ihnen den Pass ins Hotel schicken?« »Höflich ist man auf einem amerikanischen Konsulat.« »Ich komme vorgefahren in einer Stunde. Unterschrieben habe ich den Pass ja schon drin.« Die Dame stand auf. Als sie nach einer Stunde wiederkam, saß ich immer noch da. Aber die fette Dame hatte ihren Pass. Hier endlich bekam ich meinen Pass, das wusste ich. Der Sekretär brauchte ihn mir nicht in mein Hotel zu schicken, ich würde ihn gleich selber mitnehmen. Und hatte ich erst wieder einen Pass, so bekam ich auch wieder ein Schiff, wenn kein heimatliches Schiff, dann sicher ein englisches oder holländisches oder dänisches. Wenigstens bekam ich wieder Arbeit und hatte die Aussicht, doch mal ein heimatliches Schiff in irgendeinem Hafen anzutreffen, wo ein Deckarbeiter gebraucht wurde. Ich konnte ja nicht nur anstreichen, ich verstand auch Messing zu putzen. Denn wenn man nichts anstreichen kann, dann wird immer Messing geputzt. Ich war wirklich zu voreilig in meinem Urteil. Die amerikanischen Konsuln sind besser als ihr Ruf. Und was mir die belgische, die holländische und die französische Polizei über unsere Konsuln gesagt hatte, war nichts als nationale Eifersucht. Endlich kam dann doch der Tag und die Minute, wo meine Nummer fällig war und ich gerufen wurde. Meine dürren Bankgenossen mussten alle durch eine andere Tür gehen, um den Todesstreich zu empfangen. Ich machte eine Ausnahme. Ich wurde zu Mr. Grigrigris oder wie der Mann heißen mochte, gerufen. Das war der Mann, den ich in meinem Herzen zu sehen wünschte. Denn er war der, der die Nöte eines Menschen, dessen Pass verloren ging, zu würdigen weiß. Wenn mir niemand auf der ganzen weiten Welt helfen würde, er wird es tun. Er hat der Goldbehangenen geholfen. Um wie viel mehr und rascher wird er mir helfen? Es war ein guter Gedanke, der mich verleitet hatte, mein Glück doch noch einmal zu versuchen. 11. Der Konsul ist ein kleiner, hagerer Mann, ausgetrocknet im Dienst. »Setzen Sie sich«, sagt er und deutet auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch. »Womit kann ich dienen?« »Ich möchte einen Pass haben.« »Haben Sie Ihren Pass verloren?« »Nicht meinen Pass, aber meine Seemannskarte.« »Ah so, Sie sind ein Seemann.« Mit diesem Satz hat er seinen Ton geändert. Und dieser neue Ton, der mit einem so merkwürdigen Misstrauen gemischt ist, hält nun eine Weile an und bestimmt den Charakter unserer Unterhaltung. »Ich habe mein Schiff verloren.« »Wohl betrunken gewesen.« »Nein!« »Ich trinke nie einen Tropfen von diesem Gift. Ich bin knochentrocken.« »Sie sagten doch, Sie seien Seemann.« »Das bin ich auch. Mein Schiff ist 3 Stunden früher abgefahren, als angesagt war. Es sollte mit der Flut rausgehen, aber weil es keine Ladung hatte, so braucht es auf die Flut keine Rücksicht zu nehmen.« »Nun sind Ihre Papiere also an Bord geblieben.« »Ja.« »Das konnte ich mir denken. Welche Nummer hatte Ihre Karte?« »Das weiß ich nicht.« »Wo war sie denn ausgestellt?« »Das kann ich so genau nicht sagen. Ich habe Küstenschiffe gefahren, Bostoner, New Yorker, Balter, Fillier, Golfer und sogar Westerner. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo die Karte ausgestellt war.« »Das konnte ich mir denken.« »Man guckt sich doch seine Karte nicht jeden Tag an. Ich habe sie nie angeguckt, solange ich sie hatte.« Ja. Sie hat immer in meiner Tasche gesteckt. Naturalisiert? Nein, im Lande geboren. Registriert worden? Die Geburt? Weiß ich nicht. Da war ich noch zu klein, als ich geboren wurde. Also nicht registriert. Das weiß ich nicht, habe ich gesagt. Aber ich weiß es. Dann brauchen Sie mich doch nicht zu fragen, wenn Sie alles wissen. Will ich vielleicht einen Pass haben? Fragte er darauf. Das weiß ich nicht, Sir, ob Sie einen Pass haben wollen. Sie wollen doch einen haben, nicht ich. Und wenn ich Ihnen einen geben soll, so werden Sie mir doch wohl erlauben müssen, dass ich Fragen an Sie stelle, nicht wahr? Der Mann hat recht. Die Leute haben immer recht. Das ist auch ganz leicht für Sie. Zuerst machen Sie die Gesetze und dann werden Sie hingestellt, um den Gesetzen Leben einzuflößen. Haben Sie eine feste Adresse drüben? Nein, ich wohne auf meinen Schiffen oder in Seemannsheimen und Herbergen. Also keine feste Wohnung. Mitglied eines eingetragenen Clubs? Wer? Ich? Nein. Eltern? Nein, gestorben. Verwandte? Dank dem Himmel, nein. Wenn ich welche hätte, würde ich sie abschwören. Haben Sie gewählt? Nein, nie. Stehen Sie also auch nicht in den Wählerregistern? Sicher nicht. Ich würde auch nicht wählen, wenn ich an Land wäre. Er sieht mich nun eine ganze Weile an, ziemlich dumm und sehr ausdruckslos. Die ganze Zeit hat er gelächelt und, wie sein Kollege in Rotterdam, mit einem Bleistift gespielt. Was würden die Leute nur machen, wenn es keine Bleistifte mehr gäbe? Aber dann gibt es sicher ein Lineal oder einen Löscher oder die Telefonstrippe oder die Brille oder ein paar Blätter Papier oder Formulare, die man auf- und zufaltet. Eine Amtsstube hat ja so gut vorgesorgt, dass der Insasse sich nie langweilt. Gedanken, mit denen er sich beschäftigen kann, hat er nicht. Und wenn er welche bekommt, hört er für gewöhnlich auf, Beamter zu sein und wird ein umgänglicher Mensch. Könnten die Finger eines Tages nicht mehr mit den Utensilien spielen, die auf der Inventarliste stehen, würden sie vielleicht an den Fundamenten spielen und bohren. Und das möchte den Fundamenten nicht bekommen. Also, ich kann Ihnen keinen Pass geben. Warum nicht? Auf was denn? Auf Ihre bloßen Aussagen hin? Das kann ich nicht. Das darf ich nicht einmal. Ich muss Unterlagen vorweisen können. Ich muss doch Rechenschaft ablegen, aufgrund welcher Beweise ich den Pass ausgestellt habe. Wie können Sie denn beweisen, dass Sie Amerikaner sind, dass ich überhaupt verpflichtet bin, mich mit Ihnen hier zu befassen? Aber das können Sie doch hören. Woran? An der Sprache? Natürlich. Das ist kein Beweis. Nehmen Sie hier den Fall Frankreich. Hier leben Tausende, die Französisch sprechen und keine Franzosen sind. Hier gibt es Russen, Rumänen, Deutsche, die ein besseres und reineres Französisch sprechen als der Franzose selbst. Hier sind Tausende, die hier geboren sind und keine Staatsbürger sind. Andererseits sind drüben Hunderttausende, die kaum Englisch sprechen können und über deren amerikanische Staatsbürgerschaft auch nicht der geringste Zweifel besteht. Aber ich bin doch im Lande geboren. Dann freilich können Sie Bürger sein. Aber auch dann müssten Sie erst noch beweisen, ob nicht Ihr Vater für Sie eine andere Staatsbürgerschaft vorbehalten hat, die Sie nicht abgeändert haben, als Sie volljährig wurden. Meine Urgroßeltern waren schon Amerikaner und deren Eltern auch schon. Beweisen Sie mir das und ich bin verpflichtet, Ihnen einen Pass auszustellen, ob ich will oder nicht. Bringen Sie die Urgroßeltern oder nur die Eltern her. Ich will aber viel näher kommen. Beweisen Sie mir, dass Sie drüben geboren sind. Wie soll ich denn das beweisen, wenn die Geburt nicht registriert worden ist? Das ist sicher nicht meine Schuld. Vielleicht bestreiten Sie gar, dass ich überhaupt geboren bin. Richtig, das bestreite ich. Die Tatsache, dass Sie hier vor mir stehen, ist kein Beweis für mich, dass Sie geboren sind. Ich habe es zu glauben, wie ich zu glauben habe, dass Sie Amerikaner, dass Sie Bürger sind. Also, Sie glauben nicht einmal, dass ich geboren bin? Das ist aber doch die Grenze alles Möglichen. Der Konsul lächelte sein schönstes Amtslächeln. Dass Sie geboren sind, muss ich ja wohl glauben, denn ich sehe Sie hier mit meinen Augen. Wenn ich Ihnen nun einen Pass ausstelle und Ihnen der Regierung daheim damit rechtfertige, dass ich in meinem Bericht schreibe, ich habe den Mann gesehen und glaube, dass er Bürger ist, so kann es leicht geschehen, dass ich, gesagt werde. Denn was ich glaube, will die Regierung daheim nicht wissen. Sie will nur wissen, was ich bestimmt weiß. Und was ich bestimmt weiß, muss ich beweisen können. Ihre Staatsbürgerschaft und ihre Geburt kann ich nicht beweisen. Man möchte manchmal bedauern, dass wir noch nicht aus Papiermaché gemacht sind. Denn dann könnte man an dem Stempel sehen, ob man in der Fabrik USA oder in der Fabrik Frankreich oder in der Fabrik Italien angefertigt worden ist. Und den Konsuln wäre die Mühe erspart, ihre wertvolle Zeit mit so törichten Dingen zu vertrödeln. Der Konsul hat den Bleistift hingeworfen, ist aufgestanden, geht zur Tür und ruft einen Namen hinaus. Ein Sekretär kommt herein und der Konsul sagt zu ihm: »Sehen Sie mal nach. Wie ist der Name?« Er wendet sich mir zu. »Ach ja, es fällt mir schon wieder ein. Gales, richtig? Ja, sehen Sie also nach, sofort.« Der Mann lässt die Tür halb offen und ich sehe, dass er an einem Schranke, wo tausende von gelben Karten aufgestapelt sind, das G heraussucht und nach meinem Namen forscht. Die Karten der Deportierten, der Unerwünschten, der Pazifisten, der Kommunisten und der bekannten Anarchisten. Der Sekretär kommt wieder zurück. Der Konsul, der während der Zeit am Fenster gestanden hat und hinuntergesehen hat, dreht sich um. »Na? Ist nicht drin.« Das wusste ich vorher. Jetzt kriege ich meinen Pass. So schnell nicht. Der Sekretär ist wieder gegangen und hat die Tür hinter sich zugemacht. Der Konsul sagt nichts, setzt sich wieder an seinen Schreibtisch, sieht mich eine Weile an und weiß nicht mehr, was er fragen soll. Seine Prüfungsaufgaben scheinen nur bis hierher gereicht zu haben. Nun steht er auf und verlässt das Zimmer. Jedenfalls holt er sich Rat aus einem der anderen heiligen Räume. Ich habe nichts weiter zu tun und sehe mir die Bilder an der Wand an. Alles bekannte Gesichter. Mein eigener Vater ist mir nicht so vertraut in seinem Gesicht als diese Gesichter. Washington, Franklin, Jefferson, Lincoln. Männer, denen Bürokratismus so verhasst war wie einem Hunde die Katzen. Das Land soll für immer sein das Land der Freiheit, wo der Verfolgte und der Gehetzte Zuflucht findet, sofern er guten Willens ist. Dieses Land soll gehören denen, die es bewohnen. Aber freilich, das kann ja nicht sofort gehen bis in alle Ewigkeit. Das Land soll gehören denen, die es bewohnen. Das puritanische Gewissen ließ nicht zu, dass kurz und bündig gesagt wurde, das Land gehört uns, den Amerikanern. Denn da waren die Indianer, denen das Land von Gott gegeben war, und Gottes Gesetz hat der Puritaner zu beachten. Wo der Verfolgte und der Gehetzte Zuflucht findet. Ganz gut, wenn alle, die da wohnen, Verfolgte und Gehetzte sind, aus allen möglichen Ländern. Und die Nachfahren jener Verfolgten und Gehetzten sperren das Land ab, das allen Menschen gegeben wurde. Und um die Absperrung ganz vollkommen zu machen, damit auch nicht eine Maus durchschlüpfen kann, sperren sie die eigenen Söhne ab. Denn es könnte ja unter der Verkleidung des eigenen Sohnes sich der Sohn eines Nachbarn einschleichen. Der Konsul kommt zurück und setzt sich wieder. Er hat eine neue Frage gefunden. »Sie können ja vielleicht ein entwichener Sträfling sein oder jemand, der eines schweren Verbrechens wegen gesucht wird. Und ich würde Ihnen einen Pass ausstellen auf den von Ihnen genannten Namen und würde Sie durch den Pass vor der gerechten Verfolgung schützen.« »Ja, das würden Sie. Ich sehe nun ein, dass mein Kommen ganz und gar zwecklos war.« »Es tut mir wirklich leid, Ihnen nicht helfen zu können.« Meine Machtbefugnisse sind nicht weitreichend genug, um Ihnen einen Pass oder irgendein Papier, das Ihnen als Legitimation dienen könnte, auszustellen. Sie hätten mit Ihrer Seemannskarte vorsichtiger sein müssen. Solche Dinge verliert man nicht in dieser Zeit, wo der Pass notwendiger ist als sonst irgendetwas. Nun möchte ich aber doch gern etwas wissen. Ja? Da war hier eine sehr dicke Dame mit vielen Brillantringen, die sie kaum noch schleppen konnte. Die hatte ihren Pass doch auch verloren und Sie haben ihr sofort einen neuen gegeben. Das dauerte nur eine halbe Stunde. Aber das war doch die Frau Sally Marcus aus New York. Werden Sie doch schon gehört haben, den Namen. Das große Bankgeschäft, sagte er mit einer Geste und einer Betonung, als ob er gesagt hätte, das war doch der Duke of Kent und nicht ein Seemann, dem das Schiff fortgefahren ist. Er musste wohl an meinem Gesichtsausdruck erkennen, dass ich das nicht so schnell fassen konnte. Denn er fügte hinzu, »Sie werden den Namen doch schon gehört haben. Das große Bankgeschäft in New York.« Ich zweifelte noch immer und sagte, Ich glaube aber kaum, dass die Dame Amerikanerin ist. Ich würde viel eher glauben, dass sie in Bukarest geboren ist. Woher wissen Sie das? Die Frau Marcus ist allerdings in Bukarest geboren worden, aber sie ist amerikanischer Bürger. Hatte sie denn ihren Bürgerbrief bei sich? Natürlich nicht. Warum? Woher haben Sie dann gewusst, dass sie Bürger ist? Richtig sprechen hat sie noch nicht gelernt. Da brauche ich keinen Beweis. Der Bankier Marcus ist doch bekannt und Mrs. Marcus ist in einer Luxuskabine auf der Majestic herübergekommen. Jetzt endlich verstehe ich. Ich bin nur in einer Forecastle-Bank auf einem Frachteimer herübergekommen, als Deckarbeiter. Und das beweist gar nichts. Großes Bankgeschäft und Luxuskabine beweisen alles. Der Fall liegt eben ganz anders, Mr. Gales. Ich habe Ihnen bereits gesagt, ich kann nichts für Sie tun. Ich darf nicht einmal etwas für Sie tun. Papiere darf ich Ihnen nicht geben. Ich persönlich glaube Ihnen, was Sie mir gesagt haben. Aber wenn die Polizei Sie hierher bringen sollte, damit wir Sie anerkennen und aufnehmen sollen, leugne ich Sie glatt ab und bestreite Ihre Staatsangehörigkeit. Ich kann nichts anderes tun. Dann kann ich hier einfach untergehen, im fremden Lande. Ich habe nicht die Machtvollkommenheit, Ihnen beizustehen, selbst wenn ich persönlich gern möchte. Ich werde Ihnen eine Karte für ein Hotel geben für 3 Tage mit voller Verpflegung. Sie dürfen sich nach Ablauf eine zweite und auch eine dritte holen. Nein, ich danke sehr. Bemühen Sie sich nicht. Vielleicht ist Ihnen besser gedient mit einer Fahrkarte nach der nächsten größeren Hafenstadt, wo Sie vielleicht ein Schiff bekommen können, das unter anderer Flagge fährt? Nein, danke. Ich hoffe, meinen Weg allein zu finden. Ja dann, goodbye und viel Glück. Aber da sind wieder die großen Gegensätze zwischen den amerikanischen Beamten und den Beamten anderer Länder. Als ich auf der Straße war und nach einer Uhr blickte, sah ich, dass es 5 Uhr vorbei war. Die Geschäftsstunden des Konsuls waren um 4 Uhr zu Ende. Jedoch, er hatte nicht ein einziges Mal irgendein Zeichen von Ungeduld geäußert oder fühlen lassen, dass seine Zeit längst vorüber war. Nun erst hatte ich mein Schiff wirklich verloren. Ade, mein sonniges New Orleans. Goodbye and good luck to you. Mädel. Mein liebes Mädel in New Orleans, jetzt kannst du warten auf deinen Jungen. Auf dem Jackson Square kannst du sitzen und heulen. Dein Junge kommt nicht mehr heim. Das Meer hat ihn verschluckt. Gegen Sturm und Wellen konnte er kämpfen, mit Farbe und mit harten Fäusten. Gegen Paragraphen, Bleistifte und Papier nicht. Nimm dir bei Zeiten einen anderen, Liebchen. Verplempere deine rosige Jugend nicht mit Warten auf den Vaterlandslosen und Nichtgeborenen. Leb wohl. Süß waren deine Küsse und glühend, weil wir keine Heiratslizenz geholt hatten. Schied das, Mädel. Hoi ho, Wind kommt auf. Boys get all the canvas set. Alles, was Leinwandfetzen heißt, raus damit und hoch.